Erst erhole deinen Bruder Aaron und seine Söhne aus dem Volk Israel zu dir, damit sie mir als Priester dienen können. Das sind Aaron, Nadab, Abihu, Eleazar und Itamar, die Söhne Aarons. Zweiter, du sollst für deinen Bruder Aaron heilige Kleider machen, die schön und ehrenvoll sind. Dritter, sprich mit allen geschickten Handwerkern, denen ich besondere Fähigkeiten gegeben habe, damit sie Aarons Kleider anfertigen. So kann Aaron geweiht werden und mir als Priester dienen. Vierter, das sind die Kleider, die sie machen sollen, eine Brusttasche, ein Schulterkleid, ein Obergewand, ein gewebtes Untergewand, einen Kopfbund und einen Gürtel. Fünfter, sie sollen für deinen Bruder Aaron und seine Söhne heilige Kleider anfertigen, damit er mir als Priester dienen kann. Dafür sollen sie Gold, blauen und roten Purpurstoff, karmesinroten Stoff und feines Leinen verwenden. Sechster, das Schulterkleid sollen sie aus Goldfäden, blauem und rotem Purpurstoff, karmesinrotem Stoff und gezwirntem feinem Leinen kunstvoll weben. Siebter, es soll zwei Schulterstücke haben, die mit dem Kleid verbunden sind. An beiden Enden des Schulterkleides sollen sie befestigt werden. Achter, der Gürtel, der zum Anlegen des Schulterkleides dient, soll genauso kunstvoll gemacht sein und ein Teil davon bilden. Er soll aus Goldfäden, blauem und rotem Purpurstoff, karmesinrotem Stoff und gezwirntem feinem Leinen bestehen. Neunter, danach sollst du zwei Onyxsteine nehmen und die Namen der Söhne Israels darauf eingravieren. Zehnter, sechs Namen sollen auf dem einen Stein stehen und die anderen sechs Namen auf dem anderen Stein, so wie sie geboren wurden. Elfter, du sollst die beiden Steine wie ein Siegel gravieren, mit den Namen der Söhne Israels. Danach sollst du sie mit einem Geflecht aus Golddraht einfassen. Zwölfter, diese beiden Steine sollst du auf den Schulterstücken des Schulterkleides befestigen. Sie sollen Gott an die Israeliten erinnern, damit Aaron ihre Namen immer vor dem Herrn auf seinen Schultern trägt. 13. Du sollst auch Geflechte aus Gold anfertigen. 14. Mache zwei Ketten aus reinem Gold, die wie gedrehte Schnüre aussehen. Diese Ketten sollst du an den Goldgeflechten befestigen. 15. Du sollst auch eine Brusttasche für die Entscheidung anfertigen, die kunstvoll gewebt ist. Sie soll genauso gemacht sein wie das Schulterkleid, aus Goldfäden, blauem und rotem Purpurstoff, karmesinrotem Stoff und gezwirntem feinem Leinen. 16. Sie soll viereckig und doppelt sein, etwa eine Handbreit lang und eine Handbreit breit. 17. Du sollst sie mit Edelsteinen in vier Reihen besetzen. Die erste Reihe soll aus einem Karneol, einem Topas und einem Smaragd bestehen. 18. Die zweite Reihe soll einen Karfunkel, einen Saphir und einen Jaspis haben. 19. Die dritte Reihe soll einen Hyazinth, einen Achat und einen Amethyst haben. 20. Die vierte Reihe soll einen Chrysolith, einen Onyx und einen Jaspis haben. Alle Steine sollen von Goldgeflecht umgeben sein. 21. Es sollen 12 Steine sein, entsprechend den Namen der Söhne Israels. Auf jedem Stein soll der Name eines der 12 Stämme wie ein Siegel eingraviert sein. 22. Danach sollst du die gedrehten Ketten aus reinem Gold an der Brusttasche befestigen. 23. Befestige auch zwei goldene Ringe an den beiden oberen Enden der Brusttasche. 24. Danach sollst du die beiden goldenen Ketten an diesen Ringen an den Enden der Brusttasche befestigen. 25. Die anderen Enden der beiden Ketten sollst du an den Goldgeflechten befestigen, die vorne auf den Schulterstücken des Schulterkleides sitzen. 26. Mache außerdem zwei weitere goldene Ringe und befestige sie an den unteren Enden der Brusttasche, auf der Innenseite, die zum Schulterkleid zeigt. 27. Mache noch zwei goldene Ringe und befestige sie vorne an den beiden Schulterstücken des Schulterkleides, ganz unten, wo es mit den Schulterstücken verbunden ist, oberhalb des Gürtels. 28. Mann soll die Brusttasche mit ihren Ringen und blauen Purpurschnüren an die Ringe des Schulterkleides binden, sodass sie über dem Gürtel des Schulterkleides liegt. So bleibt die Brusttasche fest am Schulterkleid. 29. Aaron soll die Namen der Söhne Israels auf der Brusttasche tragen, wenn er in das Heiligtum vor den Herrn geht. So soll der Herr sich immer an sie erinnern. 30. In die Brusttasche sollst du die Urim und Thummim legen, damit sie auf Aarons Brust sind, wenn er vor den Herrn tritt. So soll Aaron immer die Entscheidung für die Israeliten vor dem Herrn auf seiner Brust tragen. 31. Das Obergewand, das zum Schulterkleid gehört, sollst du ganz aus blauem Purpurstoff anfertigen. 32. Es soll eine Öffnung für den Kopf haben, die ringsum mit einem gewebten Saum eingefasst ist. Diese Öffnung soll wie die eines Panzers sein, damit das Gewand nicht zerreißt. 33. Am Saum des Gewandes sollst du ringsum Granatäpfel aus blauem und rotem Purpurstoff sowie karmesinrotem Stoff anbringen. Dazwischen sollen goldene Glöckchen sein. 34. So sollen sich ringsum am Saum des Obergewandes immer ein goldenes Glöckchen und ein Granatapfel abwechseln. 35. Aaron soll dieses Gewand tragen, wenn er den heiligen Dienst verrichtet. Man soll die Glöckchen hören, wenn er in das Heiligtum vor den Herrn geht und wenn er herauskommt, damit er nicht stirbt. 36. Mache auch ein Stirnband aus reinem Gold und graviere darauf wie ein Siegel, dem Herrn geweiht. 37. Befestige es mit einer Schnur aus blauem Purpurstoff am Kopfbund, so dass es vorne am Kopfbund sitzt. 38. Es soll auf Aarons Stirn liegen, damit Aaron die Fehler bei den heiligen Gaben der Israeliten auf sich nimmt. Es soll immer auf seiner Stirn sein, damit die Gaben vor dem Herrn angenommen werden. 39. Das Untergewand sollst du aus feinem Leinen mit einem Würfelmuster weben. Mache auch einen Kopfbund aus feinem Leinen und einen kunstvoll gewebten Gürtel. 40. Für Aarons Söhne sollst du Untergewänder, Gürtel und hohe Mützen anfertigen, die schön und ehrenvoll sind. 41. Du sollst Aaron und seine Söhne mit diesen Kleidern anziehen, sie salben, sie einsetzen und weihen, damit sie mir als Priester dienen können. 42. Mache ihnen auch Leinenhosen, um ihre Blöße zu bedecken. Diese Hosen sollen von den Hüften bis zu den Oberschenkeln reichen. 43. Aaron und seine Söhne sollen diese Hosen tragen, wenn sie in das Zelt der Begegnung gehen oder wenn sie zum Altar treten, um im Heiligtum zu dienen. So laden sie keine Schuld auf sich und müssen nicht sterben. Dies ist eine ewige Regel für ihn und seine Nachkommen.